Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Klangphysik. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Auf den Zug, Baby, darfst du mir gut, Baby. Ich möchte von dir, dann wechsle ich das Thema. Doch wenn die Wolken zerbrechen, denk ich an dich. Gestern hatte ich nichts, dann schreibe ich jetzt über dich. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, Baby, egal was du tust, Baby. Ja, denn du warst mein bester Fehler. Weißt du noch, die Joints, die wir geraucht haben? Wir waren high, wir haben gedacht, wir sind ein Traumpaar. Hab dich geliebt, auch wenn du mal schlecht gelaunt warst. Konnten wir in der Zukunft mit dir ausmalen. Wir waren Zeugen, aber machten keine Aussagen. Wollten Scheiße, aber wollten sie nicht ausbaden. Ja, wir konnten alles machen, wir hatten die Auswahl. Ich hab gedacht, das wird sich auszahlen. Singst du meine Liebe? Gerade da, wo du bist, bist du zu, denk ich wieder an dich. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, Baby, egal was du tust, Baby. Auch wenn ich dich seit Jahren nicht gesehen hab, für mich wie auf dem Zug, Baby, das tut mir gut, Baby. Sprich mehr von dir, dann wächst das Thema. Doch wenn die Wolken wegbricht, denk ich an dich. Gestern hatte ich nichts, dann schreib ich jetzt über dich. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, Baby, egal was du tust, Baby. Ja, denn du machst mir das ein Fehler. Ich hoffe, es geht dir gut, Baby, gut, Baby. Auch wenn ich dich seit Jahren nicht gesehen hab, für mich wie auf dem Zug, Baby, gut, Baby. Sprich mehr von dir, dann wächst die Themen. Auch wenn die Wolken wegbricht, denk ich an dich. Gestern hatte ich nichts, dann schreib ich jetzt über dich. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, Baby, gut, Baby. Ja, du machst mir das ein Fehler. Jetzt sitz ich hier an unserem alten Platz. Du kommst nicht mehr zurück, ich denk, ich hab was falsch gemacht. Fuck, ich hab auf dich gewartet, auch wenn's draußen kalt war. Doch eigentlich wusste ich, wir landen nie vom Alter. Singst du meine Lieder, grad da, wo du bist? Bist du zu, denk ich wieder an dich. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, Baby, egal was du tust, Baby. Auch wenn ich dich seit Jahren nicht gesehen hab. Für mich wie auf den Zug, Baby, doch es tut mir gut, Baby. Tür schwer von dir, dann wächst sich das Thema. Doch wenn die Wolken wegbricht, denk ich an dich. Gestern hatte ich nichts, dann schreib ich jetzt über dich. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, Baby, egal was du tust, Baby. Ja. Ich hoffe, es geht dir gut, Baby, gut, Baby. Auch wenn ich dich seit Jahren nicht gesehen hab. Für mich wie auf den Zug, Baby. Baby, sprich mehr von dir, dann wächst ich dich. Auf die Wolken zerbrich ich an dich. Gestern hatte ich nichts, dann schreib ich jetzt über dich. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, Baby, gut, Baby. Ja, du machst mir besser Fehler. Du machst mir Fehler. Du machst mir besser Fehler. Vorbei an den Planeten und dann mitten in die Sonne rein. Ich lehn für dich aus mit von all den Sonnenschein. Millionen tausend Mal durch diese Galaxie, werd ich immer hier in meinem Herzen tragen. Komm mal näher, ich will den Putz verschlagen. Weißt du eigentlich, wie doll ich dich lieb hab? So doll, dass es überall schon drückt. Weißt du eigentlich, wie doll ich dich lieb hab? Einmal bis zum Mond und zurück. We'll be right back. Heimspiel. Jetzt mit Klangphysik. Ich fall mit, gibt's am Ende der Welt. Ja, für dich, für dich, für dich, für dich. alles nochmal, Baby. Du bist alles für mich und ganz egal, wie weit du fällst. Ich falle mit, geh bis ans Ende der Welt. Ja, für dich, ja, für dich, ja, für dich. Ja, Baby, du bist alles. Ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur auf und ab war. mich nicht an, bam, bam, bam, du benetzt den Bad. Ich will das in den Mi-Mi-Mi-Mi-Ohr-Faust und das Sex ist zu nah von Nachbarn. Ich weiß, dass die ganze Zeit zwischen den Fingern und den Fingern war. Mein Filter weckt mich mehr, der auf die Kacke. Ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war. Wie ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Der geht, ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Ich will, dass du neben mir aufwachst und bis jetzt zu laufen, Nachbar. Ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war. Wie ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Der geht, ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Ich will, dass du neben mir aufwachst und bis jetzt zu laufen, Nachbar. Die letzte Zeit zwischen uns immer noch ein Auf und Ab war. Gehen zu uns fertig, du bist mir gerade ausgedacht. Hey, ruf mich nicht an, bam, bam, bam, wie die letzte Nacht war. Ich will, dass du neben mir, mir, mir, mir aufwachst und das Sex ist zu laut für Nachbarn. Ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer noch ein Auf und Ab war. Gehen zu uns fertig, du bist mir gerade ausgedacht. Hey, fühl mich gleich. Sein. Doch ich komm schon damit klar, schreibe tausende Parts in meinem Zimmer allein. Und ich bleib die ganze Nacht wach, ja, weil mich draußen alles abfuckt. Doch Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und du bist niemals allein. Ja, Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und das wird immer so sein. Doch ich komm schon damit klar, schreibe tausende Parts in meinem Zimmer allein. Und ich bleib die ganze Nacht wach, ja, weil mich draußen alles abfuckt. Doch Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart, du bist niemals allein. Ja, Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und das wird immer so sein. Doch ich bin schon damit klar, schreibe tausende Parts in meinem Zimmer allein. Und ich bin die ganze Nacht wach, ja, für mich draußen alles abfuckt. Ja, Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und du bist niemals allein. Zu viele Stressen, ja, 24-7, check keine Message, ja. Ich bleib einfach liegen, sie wollen, dass ich rappe, ja. Bieten schwarzes Riesen. Aber ich bleib in meinem Zimmer, schiebe Krise. Manchmal dreht sich diese Welt viel zu schnell wie ein Baby. Frag ich dich, wie's geht, ist das eigentlich ein Mayday? Sind das nur die anderen oder bin ich vielleicht crazy? Bleib allein, ja, live mein Daydream, ja. Check keine WhatsApp, wenn ich wissen von den News. Auch wenn draußen alles brennt, stell mein Telefon auf Mute. Auch wenn Baby heute kommt, ich bin leider nicht im Mut. Aber mach dir keine Sorgen, irgendwann wird alles gut. Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und das wird immer so sein. Doch ich komm schon damit klar, schreibe tausende Parts in meinem Zimmer allein. Und ich bleib die ganze Nacht wach, ja, weil mich draußen alles abfuckt. Doch Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und du bist niemals allein. Und Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und das wird immer so sein. Doch ich bin schon damit klar, schreibe tausende Parts in meinem Zimmer allein. Und ich bleib die ganze Nacht wach, ja, weil mich draußen alles abfuckt. Doch Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und du bist niemals allein. Hör nur Sad Songs in meiner Zone. Sie wollen Bad Moms, doch heute komm ich nicht los. Mach paar Snapshots, einfach so. Doch wie ich drauf bin, haltet ihr heute nicht mehr hoch. Lieferando kriegt von hinten mal einen Anruf, weil ich mit dem Wetter draußen einfach nicht mehr abtue. Faire Spiele fehlt mir leider gerade der Schachzug. Keep it low, baby, heute hab ich keinen Akku hier. Von dieser ganzen Scheiße brauch ich mal einen Detox. Zu viele Krisen, zu viel Drama, zu viel Teardrops. Jeder mein Dopamin-Konto ist im Minus. In meinem Zimmer fühle ich mich wie in der Medien. Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und das wird immer so sein. Doch ich komm schon damit klar, schreibe tausende Parts in meinem Zimmer allein. Und ich bleib die ganze Nacht wach, weil mich draußen alles abfuckt. Ja, Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und du bist niemals allein. Ja, Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und das wird immer so sein. Doch ich komm schon damit klar, schreibe tausende Parts in meinem Zimmer allein. Und ich bleib die ganze Nacht wach, weil mich draußen alles abfuckt. Ja, Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und du bist niemals allein. Yeah, dieses Leben ist hart und das wird immer so sein. Ja, Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und du bist niemals allein. Niemals allein, das Leben ist hart. Ja, weil mich draußen alles abfuckt. Doch Mama hat mir mal gesagt, niemals allein. Und Mama hat mal gesagt, das Leben ist hart und das wird immer so sein. Doch ich bin schon damit klar, schreibe tausende Parts in meinem Zimmer allein. Und ich bin die ganze Nacht wach. Ja, weil mich draußen alles abfuckt. Doch Mama hat mir mal gesagt, das Leben ist hart, du bist niemals allein. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Klar für Sie. Stehen und singen, um zu gewinnen. Doch diese Zeiten sind zu laut und schweigen, seht doch hin. Das Glück wird immer kleiner, wohin ich auch gehe. Die Mauern zwischen uns sind höher denn je. Willst du mir sagen, wie die Welt sich gerade dreht? Ist das alles okay? Jede Sekunde feiner Sand. Die Stunden ziehen ins Land. Und deshalb sage ich, was solange ich sagen kann. Das sind meine 3 Minuten. Vielleicht hört ihr mir morgen schon nicht mehr zu. Meine 3 Minuten. Keiner kann sagen, ich jetzt nicht versuch. Auch wenn mir nichts mehr bleibt, auch schon wenn ich entscheide. Meine 3 Minuten, bist du da, was du teilst. Das sind meine 3 Minuten. Vielleicht hätte mir morgen schon nicht mehr zu. Meine 3 Minuten. Keiner kann sagen, ich jetzt nicht versuch. Auch wenn mir nichts mehr bleibt, auch schon wenn ich entscheide. Meine 3 Minuten, bist du da, was du teilst. Vielleicht hätte mir morgen schon nicht mehr zu. Die Kameras auf mich und die Welt sieht mich an. Also nutze ich den Moment, um zu helfen, wo ich kann. Ich frag, warum ist Gott nur so selten auf Empfang? Und warum verdienen Frauen nicht dasselbe wie ein Mann? Sag mir, warum haben wir keinen Platz für die, die fliehen? Warum ist Wasser an der Tanke teurer als Benzin? Warum kommt der Kinderschänder ungestraft davon? So viele ungeklärte Fragen passen nicht in einen Song. Denn wir steuern nicht um Untergang, doch weichen nicht aus. Einfach immer weiter so, den Eisberg voraus. Also nutze ich meine Zeit, um euch zu sagen, habt euch lieb. Wenn nur einer von euch zuhört, ist das mehr wert als der Sieg. Keiner kann sagen, ich jetzt nicht versuch. Auch wenn mir nichts mehr bleibt, auch schon wenn ich entscheide. Meine 3 Minuten, bist du da, was du teilst. Das sind meine 3 Minuten. Vielleicht hätte mir morgen schon nicht mehr zu. Meine 3 Minuten. Keiner kann sagen, ich jetzt nicht versuch. Auch wenn mir nichts mehr bleibt, auch schon wenn ich entscheide. Meine 3 Minuten, bist du da, was du teilst. Vielleicht hätte mir morgen schon nicht mehr zu. Kompliziert, nur weil ich manchmal völlig übertrieben explodiere. Ich sag, was ich denke, doch manchmal denk ich vorher gar nicht nach. Und oft ist mir gar nicht egal, was du so über mich sagst. Hab ein Problem mit dem System und das System in mir. Mach's nicht bequem wieder der Welt, der ist schon gar nicht mehr. Vielleicht, vielleicht wär's halt so schwer, wenn ich anders wär. Vielleicht, vielleicht wär's halt so schwer, wenn ich anders wär. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Warum fühlt es sich so leer an, wenn du mit mir sprichst? Warum fühlt es sich so leer an, wenn du bei mir bist? Warum fühlt es sich so schwer an, wenn wir nichts mehr sagen? Warum können wir nicht reden, noch so viel lernen? Warum fühlt es sich so leer an, wenn du mit mir sprichst? Warum fühlt es sich so leer an? Wird ganz leer, dein Atem wird eiser, dein Kopf wird ganz schwer. Was hat dich so zerrissen? Was hat dich so verletzt? Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt? Was hat dich so zerrissen? Was hat dich so verletzt? Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt? Was bringt meine Worte, wenn du sie nicht hörst? Was bringt meine Liebe, wenn du sie nicht spürst? Warum können wir beide uns der Wahrheit nicht stellen? Warum kann ich dieses Loch in deinem Herzen nicht füllen? Deine Haut ist ganz kalt, dein Blick wird ganz leer, dein Atem wird leise, dein Kopf wird ganz schwer. Ich wollte dir einfach mal sagen. Und vielleicht wär's morgen zu spät. Ich leide mit dir, komm morgens nach Hause, zieh Scheine mit dir, betrunken mit dir, am Ende mit dir, Herz repariert, jetzt schenk ich es dir, am Boden mit dir, geflogen mit dir, es ist so viel passiert, durch die Hölle mit dir, bekämpfe mit dir, die Dämonen in mir, ich werd besser durch dich, ich lerne von dir, ich lebe mit dir und ich sterbe mit dir, zu Hause mit dir und die Erde mit dir versetze ich Berge, verpasse 100 Riesen mit dir, das Leben genießen mit dir, so was bei mir, da war niemand mit dir. Kriegst du ein T-Shirt von mir? Ich bin nur komplett mit dir. Ich teile mein Bett mit dir. Hab so gerne Sex mit dir. Am besten jetzt und hier. Ich würde alles teilen mit dir. Bin so gerne allein mit dir. Baby, ich wein mit dir. Also bleib bei mir. Bleib bei mir. Hab so gerne Sex mit dir. Ich würde alles teilen mit dir. Ich bleibe wach mit dir, mach's mit dir. Ich versteh nicht, was du machst mit mir. Baue den Kindern ein Dach mit dir. Tanke wieder neue Kraft mit dir. Gegenwind nehme ich in Kauf. Hauptsache, ich wache neben dir auf. Baby, für dich würde ich alles riskieren. Auch wenn ich am Ende alles verliere. Ich liege nackig an Rand auf Hawaii mit dir. Wenn niemand uns sehen kann, dann zeige ich dir, wo es uns hängt, da bleiben wir. Mach es wie Bonnie und Clyde mit dir. Ich versteh auch, wenn du zweifelst dir. Geht das hier unter viel zu weit mit mir. Doch ich bin am liebsten zu zweit mit dir. Und heim mit dir, bitte bleib. Ich bin nur komplett mit dir. Ich teile mein Bett mit dir, hab so gerne Sex mit dir, am besten jetzt und hier. Ich würde alles teilen mit dir, bin so gerne allein mit dir, Baby, ich wein mit dir. Also bleib bei mir, bleib bei mir. Hab so gerne Sex mit dir, ich würde alles teilen mit dir, Baby, ich wein mit dir. Auch mal für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-Null@mdr.de. Weite in deinen Augen. Würd so gerne tauchen bis zum Grund. Was du Schwäche nennst, finde ich besonders. Ich lieb deine Art und für mich ist dein Chaos Kunst. Du musst mich nicht zum Lachen bringen und nicht so tun, als geht's dir gut. Musst mir nicht irgendetwas vorspielen. Wie du bist du genug. Wie du bist du gut. Ich spür, ich muss dich auf die Gedanken, so laut es tut weh. Und obwohl du's nicht weißt, dass es dich grad schon weiß, ich kann's sehen, kann dich sehen. Ich werd dich lieben, auch wenn du's grad nicht kannst. Ich werd dich lieben, auch wenn du's nicht verlangst. Ich werd dich lieben, auch wenn ich mich dabei verlasse. Ich werd dich lieben, wenn du mich lässt. Zu beim Schweigen. Wenn ich mit dir ist da Magie. Würd dir gern deine Schönheit zeigen, die du grad nicht siehst. Doch ich weiß nicht wie. Ich spür es, was dich auf die Gedanken so laut es tut weh. Und obwohl du's nicht zeigst, dass es dich grad zerreißt. Ich kann's sehen, kann dich sehen. Ich werd dich lieben, auch wenn du's grad nicht kannst. Werd für dich lügen, auch wenn du's nicht verlangst. werd für dich kämpfen und wenn ich mich davon verletze. Ich werd dich lieben, wenn du mich lässt, lässt, lässt, lässt. Dem ich fragte, Schadi, bleibst du noch? Weißt du noch, wie das war vor ein paar Jahren? Da haben wir in der Bar, Baby, weißt du noch? Weißt du noch? Weißt du noch, Schadi, sag mir, weißt du noch? Der eine Tag, an dem ich fragte, Schadi, bleibst du noch? Weißt du noch, als der Schmerz so tief saß, war ich da, nahm dich in meinen Arm. Weißt du noch? Weißt du noch? Weißt du noch, Schadi, sag mir, weißt du noch? Was noch geschah, nachdem ich fragte, Schadi, bleibst du noch? Nahm dich in meinen Arm, weißt du noch? Nachdem ich fragte, Schadi, bleibst du noch? Nahm dich in meinen Arm, weißt du noch? Was noch geschah, nachdem ich fragte, Schadi, bleibst du noch? Was noch geschah, nahm dich in meinen Arm, weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch, Schadi, sag mir, weißt du noch, was noch geschah, nachdem ich fragte, Schadi, bleibst du noch, bleibst du noch, bleibst du noch, bleibst du noch, bleibst du noch, bleibst du noch, bleibst du noch, bleibst du noch. Ich seh die Sonne in deinen Augen, wenn du vor mir stehst, mit Kings Bänden, wo sofort ich will dich wiedersehen. Flogen auf vielen Tiefen, fühlen uns einfach leicht, auf jener Achterbahn, es war die beste Zeit. Weißt du noch, dieser Abend, Blick auf den großen Wagen, vor uns leere Straßen, frisst es leise in mein Ohr, treibt mich in den Wahnsinn, riecht den Duft von deinen Haaren noch im Farbfilm. Das sind Momente, die man einfach nicht vergisst, musst mich betrunken an und sagst, dass er du mich vermisst. Das sind Momente, die man einfach nicht vergisst, yeah, yeah, yeah, hey. Weißt du noch, wie das war vor ein paar Jahren, da haben wir in der Bar, Baby, weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch, Schatz, sag mir, weißt du noch, der eine Tag, an dem ich fragte, Schatz, bleibst du noch? Weißt du noch, wie das war vor ein paar Jahren, da haben wir in der Bar, Baby, weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch, Schatz, sag mir, weißt du noch, der eine Tag, an dem ich fragte, Schatz, bleibst du noch? Weißt du noch, als der Schmerz und die saß, war ich da, nahm dich in meinen Arm, weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch, Schatz, sag mir, weißt du noch, was noch geschah, nachdem ich fragte, Schatz, bleibst du noch? Nahm dich in meinen Arm, weißt du noch, nachdem ich fragte, Schatz, bleibst du noch? Nahm dich in meinen Arm, weißt du noch, was noch geschah, nachdem ich fragte, Schatz, bleibst du noch? Ich nahm dich in meinen Arm, weißt du noch, was noch geschah, nahm dich in meinen Arm, weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch, schau, ich sag mir, weißt du noch, was noch geschah, nachdem ich fragte, schau, die bleibst du noch, weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch. Even care, baby, I know you're creeping. I feel it in the air. once I get around, you wanna run it up. I wanna lock it down. Usually don't be falling, be falling, falling fast. You got a way of making me spend up all my cash. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Stop! Sputnik Heimspiel. Sicher, sie kommt mir nicht heran, no, no. Doch vielleicht kommst du irgendwann vorbei und holst die verdammten Nudis aus dem Schrank. Doch vielleicht hab ich selber auch mein Herz bei dir vergessen. Ich weiß nur nicht, dass du es hast. Und ich frag mich, ob du auch an mich denkst. Sag mir, ob du auch an mich denkst. Ja, ich frag mich, ob du auch an mich denkst. Oder ob du mich erfolgreich verlängst. Ey, und ich frag mich, ob du auch an mich denkst. Sag mir, ob du auch an mich denkst. Ja, Ich frag mich, ob du auch mich denkst oder ob du mich erfolgreich verdrängst. Und warum hab ich immer noch keine Socken in meinem Schrank? Und warum stell ich mir immer wieder vor, du hast sie an? Und warum krieg ich dich nicht auf meinen Kopf? Das macht mich krank. Und warum hab ich immer noch keine Socken in meinem Schrank? I'm